Zum 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Pozzonbo, organisiert und geleitet von Kim Il-sung, hat der Exkursionsmarsch der Jugendlichen, Studenten und Schüler des ganzen Landes zu revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebirge Baekdu begonnen. Am 3. Juni gab es auf dem Erziehungsplatz vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan, Bezirk Ryanggang, eine Veranstaltung zum Start der Exkursionsmarschgruppe. Daran nahmen teil der Vorsitzende des Bezirkskomitees Ryanggang der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Jugendverbandes und die Angehörigen der Exkursionsmarschgruppe. Die Teilnehmer legten zuerst an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und die Reden. Nach der Veranstaltung begannen die Angehörigen der Exkursionsmarschgruppe den Marsch zur historischen Ortschaft Pozzonbo.